WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So ihr Lieben, jetzt aber willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir auch wieder eine freie Themennacht und ihr könnt euch sehr gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen sofort an und der erste Anrufer heute Nacht heißt Matthias und Matthias ist 35. Guten Morgen, Matthias. Ja, morgen. Hallo Matthias, weswegen rufst du an? Thema Wohnungssuche. Aha, das heißt, du bist auf Wohnungssuche. Richtig, genau. Erzähl. Und das gestaltet sich sehr, sehr schwer. Und eigentlich suche ich schon seit gut einem Jahr. Ja. Akut jetzt in den letzten 3 Monaten, da hier das Gelände verkauft worden ist. Ich wohne hier ja seit circa 1,5 Jahren. Aus gesundheitlichen Gründen jetzt eben noch akuter und wegen Kündigungsgrund jetzt noch was akuter. Ja, und das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Moment, du redest in Rätseln. Das Gelände wird verkauft. Was für ein Gelände? Genau, ich bin hier vor 1,5 Jahren auf dem Campingplatz gezogen. Ah. Fühle mich auch scheiße wohl hier. Das ist aber leider dummerweise verkauft worden. Du wohnst in einem Wohnwagen? Ja, genau, in so einem ausgebauten Gehörsch, nenne ich es immer, schön liebevoll. Fühle mich aber eben wohl hier. Ich habe hier mein Jagdzimmer in Anführungsstrichen, schön ausgebaut mit Holz. Mhm. Denn es war an sich, also ich habe quasi eine 2,5-Zimmer-Wohnung, wenn man so will, hier. Ich habe es jetzt nicht ganz kapiert. Ist es so eine Hütte oder ist es ein ausrangierter Wohnwagen? Das ist kein ausrangierter Wohnwagen, das ist ein Wohnwagen, wo angebaut worden ist. Das Ganze ist eigentlich wintertauglich. Mhm. Ist okay. Gut. So, das Gelände wird verkauft und das heißt, du musst von dem Campingplatz runter. Richtig, genau. Und zwar in 15 Tagen. Und das heißt, wenn du bis in 15 Tagen nichts gefunden hast, sitzt du auf der Straße. Das ist durchaus möglich, leider, ja. Warum überhaupt wohnst du auf einem Campingplatz und nicht irgendwo in einer Wohnung? Ich habe vor 1,5 Jahren wollten das Bekannte von mir kaufen. Die wohnen selber auch noch hier. Das hat warum auch immer nicht geklappt. Und der eigentliche Besitzer will das jetzt verkaufen. Ich bin quasi hingezogen, weil ich war damals Berufskraftfahrer. Mhm. Also viel unterwegs, habe auch nicht viel gebraucht oder bin jetzt auch, wie gesagt, nach wie vor genügsam, ja. Wollte den Gefallen tun, mir selber auch, und bin deswegen hier hingezogen. Habe mich also quasi ein bisschen was belabern lassen, Spaß der Geld, ist der eh nie da und so weiter. Was machst du denn heute vom Beruf? Leider gar nichts mehr. Arbeitsunfähig, ich bin seit 32 Jahren Diabetiker, seit 32 Jahren, und habe davon vor einem Jahr, bin ich das erste Mal aus den Latschen gekippt und habe angleich einen Augeninfarkt mitgehabt, sprich, ich sehe nicht mehr gut. Ah. Ist auch normal, du bist 35 Jahre erst alt. Ja. Das heißt, du bist schon früh verrentet oder nee, wie ist noch die Lage? Nicht. Den Schritt habe ich davon noch momentan. Ich habe jetzt erst Krankengeld gekriegt. Das ist ja erst seit einem Jahr so akut oder was? Ja. Mhm. Ja. Man hat es mir jetzt geraten, die Rente einzureichen, aber vor dem Schritt habe ich noch so ein bisschen was parat. Okay, noch eine Frage zur Arbeit. Dass du nicht mehr Auto fahren kannst, ist mir klar. Wäre denn eine andere Tätigkeit für dich eventuell doch möglich? Ja, ich hoffe es, ich will vor allen Dingen, weil das geht ja gar nicht so. Ich habe echt Langeweile, die Decke auf dem Kopf, aber zum Beispiel meine Lernberuf, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, darf ich auch nicht mehr ausüben. Würde, glaube ich, auch ein bisschen was schwierig werden mit meiner Sehkraft. Aber irgendeinen Weg müsste sich erfinden lassen. Das heißt, auf einem Auge siehst du noch vollkommen. Nee, eben gar nicht mehr. Ich habe auf dem einen noch eine Sehkraft von 10% und auf dem anderen ca. 25%. Ach so. Also es ist nicht viel mit Brille. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Zeitung lesen will, kann 10 Minuten Zeitung lesen, brauche danach aber locker eine halbe Stunde Ruhe, wo ich die Augen zumachen kann, damit die sich quasi wieder ein bisschen was regenerieren können. Besteht die Gefahr, dass das noch in der nächsten Zeit immer schlimmer wird? Ja, definitiv, leider. So, jetzt zurück zur Wohnung. Jetzt fliegst du da bald raus. Warum bemühst du dich nicht um eine normale kleine Wohnung irgendwo? Das mache ich ja. In einschlägigen Internetportalen, in Zeitungen steht sowieso kaum noch was. Entweder es kriegt keiner ans Telefon dran, man ist schon der 16., der 17., der 18. Sprich, man wird erstmal zurückgestellt, habe sogar schon hier die Liegenschaftsämter in den örtlichen, im nächsten kleinen Städtchen angerufen. Es ist nichts zu kriegen. Das ist echt ein Krampf. Du wohnst eher auf dem Land oder? Ja, hier oben ist sehr ländlich. Ich fahre noch nicht mal Busse. Ja, also es ist ich weiß ja nicht, was hier oben ist. Bist du in der Nähe einer Großstadt oder wirklich auf dem Land? Sag mal, mit dem Auto 30 Minuten bis nach Köln. Okay. A4 ist in der Ecke, die A3 ist in der Ecke, ne? Aber trotzdem eben. Wie weit suchst du denn? Suchst du denn auch eine Wohnung im Raum Köln? War ich auch drauf und dran, weil das wäre eventuell machbar. Ich weiß nicht, wie hoch da der Mietspiegel, wie gesagt, da ich ja jetzt nicht aber das Geld vom Amt kriege, hat man natürlich auch nochmal einschränken. Und ich habe einen Hund. Mhm. Deswegen wäre ländlich schon schöner und man hat mir auch geraten, eben ländlich von den Ämtern, weil da nicht so die Nachfrage ist. Verstehe. Was passiert denn jetzt, wenn du nichts findest bis zu diesem besagten Datum? Ich habe hier noch eine Nachbarin, ich nenne sie mal so, wir sind eigentlich nur noch zu 50 mittlerweile noch hier auf dem Gelände. Die hat gesagt, ich soll mir erstmal keine Sorgen machen, einfach mal abwarten, weil der Besitzer hier irgendwie auf der einen Seite netter ist, auf der anderen Seite, aber ich will es eben nicht drauf ankommen lassen. Naja, das finde ich nicht gerade so einen klugen Ratschlag, einfach mal abwarten. Die Zeit wird immer enger und plötzlich stehst du dann vor vollendeten Tatsachen. Könntest du denn auf einen anderen Campingplatz umsiedeln? Könnte ich. Hätte ich auch sofort einen Platz. Problem ist nur, das Amt hat da kein Geld, weil ich da nicht die erste Mailadresse haben darf. Das ist jetzt neu seit einem Jahr irgendwie. Ach so, verstehe. Und das ist blöd. Das ist ja wirklich blöd. Das heißt, du könntest theoretisch da eine Unterkunft finden, aber das ist gesetzlich nicht erlaubt. Richtig, also nicht als erster Bundes, als zweiter schon. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, von SKM eine Meldeadresse, aber das ist auch nicht der Grüne vom Ei. Was ist SKM? Sozialstation katholischer Männer. Ah, natürlich, ich weiß. Ja. Also, weil sonst würde ich nämlich gar kein Geld von denen kriegen, aber so die Miete zahlen jetzt eben nicht. Mhm. So, jetzt sind wir natürlich keine Wohnungsvermittlung und ich kann dir da auch nicht den heißen Ratschlag geben. Ich kann dir nur sagen, Mensch, mach alles Mögliche, unternimm alles Mögliche, dass du nicht wirklich unter Umständen dann auf der Straße sitzt, was ja ein Drama wäre. Nee, das wäre echt kacke. Ja, wie gesagt, gerade auch wegen der Krankheit. Gut, jetzt kam was kam jetzt irgendein dritten Programm, also ich bin Verfechter des öffentlichen Fernsehens, da kam irgendwie ein Bericht, die haben tatsächlich einen Rat gegeben. Ja, dann suchen sie sich am besten eine Tischtennisplatte, bauen die sich aus. Was? Also kam irgendein Bericht, also ich fand das schon ein bisschen was sehr hart, ne? Was, die sollen sich eine Tischtennisplatte aufstellen? Ja, eine Tischtennisplatte, ich soll mal eine Tischtennisplatte suchen und die irgendwie von allen vier Ecken zumachen. Das war auch keine Comedy-Show, das kam, jetzt auch ein Bericht, ne? Ja, müssen wir nicht weiter drüber reden. hast du keine Verwandten, die dir, vielleicht Eltern noch oder Geschwister, die dir unter die Arme greifen können? Nicht direkt, nein. Ich habe zwar große Family, mütterlich seit, aber mit denen habe ich keinen Kontakt mehr seit ihrem Tod. Ja, mein Vater wohnt in Hamburg, hat aber auch nur eine kleine Wohnung. Ist schwierig. Mhm. Ich denke gerade ein bisschen vor mich hin. Vielleicht könnte man ja irgendwo den Erstwohnsitz anmelden bei einem Verwandten und du, den Zweitwohnsitz hast du dann auf dem neuen Campingplatz. Aber ich weiß gar nicht, ob man das so tricksen darf, aber es war gerade mal so ein Gedanke. Ja, das war jetzt vom Amt die Lösung, damit ich überhaupt Geld von denen kriege. Wie gesagt, ich soll mich für SKM melden, aber die müssten mir denn da, also wegen der Miete, ne, bräuchte ich da irgendwie was anderes. Ja. Gut, Matthias, ich kann dir da leider nicht helfen. Vielleicht hat irgendein Zuschauer oder Zuhörer noch eine Idee, der möge uns bitte mailen. Ja, gerne. Dann reichen wir das an dich weiter. Ich drücke dir nur die Daumen und hoffe, dass du eine Unterkunft finden wirst. Super. Alles Gute von Herzen. Ah, danke. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Gerne. Ein Auto kam, ich wollte es mir verkneifen, aber ich will doch eine Frage. Matthias, dann legst du bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, wegen deiner Anschrift. Super, danke. Okay, Matthias, mach's gut, ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Christiane. Christiane ist 63. Guten Morgen, Christiane. Guten Morgen, Domian. Endlich erreiche ich dich mal. Ich habe schon so oft versucht. Christiane. Und ich bin ganz happy. Ich freue mich, dass du da bist. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Thema ist, Domian, ich habe gestern gesehen, da ging es um die Lebensmittel der Tafel. Ja. Und ich würde ganz gerne mal mit dir über diese Sache sprechen, wie es dort zugeht. Es ist so, Bitte? Arbeitest du bei der Tafel? Nein, ich gehe selber in die Suppenküche essen. Mhm. Dadurch Armut ja nun auch bei uns ein Thema ist. Das heißt, ja? du nimmst es in Anspruch. Ja, mhm. ja. Mhm. Und ich bin leider durch meine Krankheiten jetzt auch, ich bin auch schon sehr viel operiert worden, jetzt erst wieder am 5. Februar am Arm. Ich hatte eine Schleimbeutelentzündung und den ganzen Arm entzündet. Mhm. Ich kasper jetzt noch ein bisschen damit rum, auch unter anderem unter Schmerzen. Und ich kann auch nicht lange stehen und nicht lange sitzen, nicht lange gehen, weil ich auch Rückenprobleme habe. Ich habe immer schwer gearbeitet. Ich bin auf der Landwirtschaft groß geworden, meiner Tante. Das also heißt viel Arbeit? Ich habe mit 7 Jahren schon 4 Kühe mit der Hand gemolken. Mhm. Ich musste auf alle Felder mit dem Schulranz gleich aufs Feld. Also ich habe sehr viel gearbeitet im Leben. Dann war ich in einer Schaltgerätefirma. Und in einer Bekleidungsfirma war ich tätig. Mhm. Ich habe also immer gearbeitet in meinem Leben, nur bis die Kinder kamen. Dann habe ich dann ausgesetzt, dann war ich auch 2-mal verheiratet. Mhm. Und dann habe ich hinterher meine Kinder alleine weiter großgezogen. Die gingen dann noch zur Schule, dann war ich auch immer noch zu Hause für meine Kinder da. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Kinder, 3 Enkel und 1 Urenkel. Mhm. Mhm. Und es geht ja auch darum, ich sag mal so, ich gehe dann für 50 Cent essen, 4-mal die Woche. Lass mich noch kurz was fragen, damit wir das gut einordnen können. Das heißt, du hast in deinem Leben wirklich viel gearbeitet und du weißt, was Arbeit ist. Ja. Wie viel Rente kriegst du denn zurzeit, wenn ich dich fragen darf? Ich bekomme Hartz IV, das sind 404 Euro. Dann zahle ich noch ungefähr 100 Euro ab, dann habe ich 300 zur Verfügung. Mhm. So, und das ist natürlich dann auch die klare Begründung, warum du die Küche in Anspruch nimmst. Richtig, richtig. Gehst du jeden Tag dorthin? Ja, von Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags und Mittwochs haben sie in den Winterzeiten Wärmestube, das heißt auch für die Obdachlosen, dass die da so ein warmes Stückchen kriegen. Und dann gehe ich sonntags noch, das ist auch so eine Einrichtung, da bekommt man Essen umsonst, ein warmes Essen, weil ich auch für mich alleine gar nicht kochen möchte und dann würde ich auch kaum was essen. So, also, das heißt, sonntags kriegt man es umsonst und in der Woche muss man da noch was zahlen? 50 Cent, 50 Cent, okay. Ja. Und was gibt es dann, was gibt es für die 50 Cent? Dann kann man ein warmes Essen bekommen. Das ist manchmal Reis mit Gemüse, eine Bratwurst oder eine Frikadelle. Das wird an der Uni gekocht. Ja. Und bist du damit zufrieden? Schmeckt das? Nicht immer. Nicht immer. Aber es ist okay. Man kann nicht wählerisch sein, sage ich es mal so. Ne? Wenn ich es nicht mag, brauche ich es auch nicht essen. Wie viele Leute kommen denn da so im Durchschnitt immer in den... Im Schnitt 150 bis 200. Mhm. Ja, und das ist die Einrichtung, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Darum, weil ich sie sehr lange besucht habe. Mhm. Schon mittlerweile fast 16 Jahre. Und dann kriegt man für die 50 Cent, kann man sich Kaffee, Tee, Milch nehmen, da steht auf einem Tisch, das ist alles dann da noch dazu. Wie wird man da freundlich behandelt? Ja. Ich muss sagen, ich hatte mal ein Problem, ich bin ein Mobbingopfer schon seit Jahren in dieser Küche. Okay, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, deswegen hast du mich angerufen. Da möchte ich mich auch gar nicht lange drüber auslassen. Okay. Aber wenn du das so kennst und du bist wirklich eine arme Frau und hast nicht viel Geld zur Verfügung, dann muss dich das doch, worüber wir jetzt ein paar Tage hier schon gesprochen haben, doch ungeheuer ärgern, dass so sehr viele Lebensmittel weggeschmissen werden von den Supermärkten. Genau. Das ist auch eine Sache, das wollte ich jetzt auch noch sagen, wir bekommen auch von der Tafel Lebensmittel, das heißt, da wird verteilt Brot, Brötchen, mal Wurst, mal Joghurt, was so überbleibt, denn da ist ja auch jetzt ein Mengenansturm, weil die Leute das alles aufteilen müssen in den Kindergärten, in den Schulen. Da gehen ja manchmal auch Kinder hin, die gar kein Frühstück bekommen. Mhm. Auch diese Asylanten und Ausländer, die kommen ja auch jetzt in Scharen, möchten ja auch was haben. Und ich habe neulich einen Bericht gesehen von der Tafel in in Mülheim, die haben da auch so Regale, da standen Schlangen vor. Bei uns gibt es Kircheneinrichtungen, wo auch verteilt wird. Mhm. Ne? Hast du den Eindruck, dass man kaum mehr etwas bekommt, weil der Ansturm so groß ist? Ja, was heißt man, es ist genug da, ne, sag ich mal so. Aber wenn ich dann höre, da wird noch Unmengen weggeschmissen und in armen Ländern hungern die Kinder und liegen da auf der Straße vor Hunger. Mhm. Ich bin auch der Meinung, ich bin ja auch bei der Montagsdemo. Das heißt, wir gehen alle 14 Tage jetzt nur noch auf die Straße, sonst waren wir jede Woche. Aber weil da auch Leute bei sind, die arbeiten gehen, wir stehen schon 13 Jahre wegen diesen Hartz-IV-Gesetzen auf der Straße und demonstrieren da. Was, ne? Gegen was konkret demonstriert ihr? Gegen diese ganz schlechten Gesetze, gegen diese Ungerechtigkeit, die uns widerfährt. Ne? Wir greifen alle Themen auf, ob es jetzt Asylanten sind, die beschimpft werden mit der Politik, mit der Arbeit, die jetzt gewählt worden ist. Ne? Wir greifen da sehr, sehr viel und unter anderem auch, wenn Hartz-IV-Empfänger Schwierigkeiten haben, dann helfen wir denen auch. Wir gehen dann auch mit als Begleitung. Ja, was wäre denn aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung heraus, was sollte man tun in Sachen überflüssige Lebensmittel? Also ja, man sollte diese Lebensmittel doch armen Leuten geben, auch Leute, die auf der Straße leben, sag ich mal, wenn sie noch gut erhalten sind, sag ich mal. Ne? Wenn eine Banane ein bisschen braun ist, braucht man sie nicht gleich wegschmeißen. Natürlich, natürlich. Ne? Christiane, also, wenn du dorthin gehst und du immer isst, mir haben schon einige Male Leute gesagt, ja, ich gehe dahin, aber ich habe immer so ein bisschen komisches Gefühl. Irgendwie schäme ich mich, weil ich mir so ein bisschen klein vorkomme. Wie ist das bei dir? Was empfindest du dabei? Ja, ich muss ehrlich sagen, wie ich in Hartz IV reingerutscht bin, da ich ja jetzt immer gearbeitet, ich scheue auch keine Arbeit, nur wie gesagt, ich kann wirklich nicht mehr. Es ist so, wenn ich noch selber mein Brot verdienen könnte und hätte gesunde Knochen, dann würde ich lieber 8 Stunden arbeiten gehen, als mich dahin zu setzen. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Wobei man klar sagen muss, da muss man sich nun wirklich nicht für schämen. Jeder kann in die Situation hineingeraten und das ist die verdammte Pflicht einer so reichen Gesellschaft, dass man eben auch die Leute mit begünstigt, die nicht so viel Geld haben, finde ich. Ja, Domian, jetzt kommt aber ein Thema, was ich gerne dazu sagen würde, das ist eben halt, guck mal, die Politik macht sich das da aber auch sehr einfach. Ne? Ist nichts dagegen zu sagen, Leute, die das ehrenamtlich machen und uns das geben und uns helfen, nichts gegen einzuwenden. Aber die Politiker stützen sich da drauf, ach ja, die Leute sind ja alle toll versorgt. Mhm. Wir brauchen denen ja nicht mehr geben. Mhm. Ne? Ich verstehe das Argument, ja. Rein, ne? Das macht mich auch ein bisschen wütend. Ne? Insofern bin ich froh, dass du angerufen hast, Christiane, und das erzählt hast aus deiner Warte und aus deiner Erfahrung. Ich bin ja mal vom WDR gefilmt worden. Ne? Ach, sieh an. wie ein Hartz-IV-Empfänger lebt. Die waren hier bei mir zu Hause, haben gefilmt, beim Jobcenter gefilmt, in der Küche gefilmt. Mhm. Ne? Und ich habe auch eine CD darüber, ne? Und da hatte ich auch gerade meinen Arm in Gips, da war ich auch mal wieder operiert worden, ne? Mhm. Und ich habe also Einblick gewährt in mein Leben, ne? Und ich habe mich dafür nicht geschämt, aber anfangs, wie ich da reingerutscht bin, war das für mich eine ganz kolossale Umstellung, nicht mehr mein Brot selber zu verdienen. Das ist ganz, ganz schwer. Mhm. Christiane, wenn man immer gearbeitet hat. Das glaube ich, das glaube ich dir wirklich aufs Wort. Ich danke dir, dass du angerufen hast und uns ein wenig erzählt hast. Und ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen auch gute Besserung. Und ich möchte auch noch sagen, die Leute sollen ruhig auf die Straße gehen, auch kämpfen für ihr Recht. Wir haben auch einmal im Jahr in Berlin eine Großdemo, da treffen sich alle Städte. Es ist ganz wichtig, dass man aufsteht und auch mal sagt, hier, Leute, so nicht. Wir wollen auch leben. Wir möchten auch irgendwo dran teilnehmen. Genau. Das ist ein Appell, den ich auch gerne Leuten weitergeben wollen. Sie sollen sich nicht schämen, auf die Montagsdemo zu gehen und sich dort auch Hilfe zu holen, wenn sie Hilfe sehr brauchen. Sehr gut. Der Appell ist jetzt rübergekommen, Christiane. Ja. Vielen lieben Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich tschüss. Auch und viele liebe Grüße an euer Team. Dankeschön. Du bist einfach spitze. Dankeschön. Tschüss. Ja? Ciao. 0800 220 50 50 122 Carmen ist hier. Carmen ist 50. Guten Morgen, Carmen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Carmen. Ich hatte ja schon mal bei dir angerufen. Aha. Das war 2010, wo mein Bruder am Sterben lag. 2010. Kannst du dich daran erinnern? Nee, da musst du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen. Ja. Noch ein bisschen zu der Geschichte. Dein Bruder lag am Sterben. Ich bin gehbehindert. Ja. Und habe damals 50 Euro die Woche bekommen. Mein Bruder lag weiter weg im Krankenhaus in Bad Berka. Ich weiß. Du hattest damals du wolltest zu deinem sterbenden Bruder, aber du hattest kein Geld, dorthin zu kommen. Richtig. Ich erinnere mich, ja. Ja, der ist ja mittlerweile verstorben. Ja. 2011 ist dann noch mein Kater verstorben, den ich 11 Jahre hatte. Mhm. Und ich probiere mein Leben weiterzuleben. Das ist halt sehr schwer. Weil ich keinen mehr von der Familie habe. Ja. Was ist der Grund deines Anrufes heute? Ich wollte mich mal bedanken bei dir. Weil mir haben ja damals Leute Geld geschickt. Ich erinnere mich, das war sehr, sehr hilfsbereit wieder von Seiten der Zuschauer und Zuhörer. Ja. Damit ich zu meinem Bruder fahren konnte. Ich war dann an seinem Geburtstag da. Mhm. Der ist ja dann später nach Fulda verlegt worden. Wie lange hat dein Bruder noch gelebt? Bis November. Nachdem du ihn damals gesehen hast? Bis November. Wie viele Monate sind das gewesen? Er lag von April bis November im Krankenhaus. Mhm. Mhm. Und im Juni wussten wir schon, dass es nichts mehr wird. Mhm. Und dem dann Mut zu machen, das war sehr schwer. Das freut mich, dass du nochmal anrufst und dich auch vor allen Dingen bei den Zuschauern bedankst, die sehr hilfsbereit damals sofort agiert haben, als du gesprochen hast. Wie war das für dich und deinen Bruder, dass ihr euch nochmal habt sehen können und austauschen können? Ich bin ja öfters zu ihm gefahren, habe ihm dann noch einen MP3-Player gekauft, damit er seine Musik hören konnte. Mhm. Ich habe mich gefreut, dass ich ihn an seinem Geburtstag gesehen habe. Und er hat sich auch gefreut. Ich war ja 9 Stunden im Krankenhaus. Ja. Dann habe ich mich mal hingelegt und am nächsten Tag bin ich dann wieder hin, weil ich ja dort übernachtet habe. Wie alt ist dein Bruder damals geworden? Er kam? 49. 49. Und was hatte er, das weiß ich nicht mehr, was er für eine Krankheit hatte? Angefangen hat mit Darmkrebs und zum Schluss überall Metastasen. Also wir haben bei ihm mehrfach Magenspiegelung gemacht, anstatt sie einmal eine Darmspiegelung machen. Mhm. Da war halt jemand, der den Mund nicht aufkriegt. Mhm. Also eine schwere Krebserkrankung. Mhm. Meine Mutter ist ja auch schon an Krebs verstorben. Mhm. Die hat 18 Jahre damit gekämpft. Dann danke ich dir sehr, Carmen, dass du dich nochmal gemeldet hast. Und ich wollte ein Autogramm, wo ihr alle zusammen drauf seid. Wäre das möglich? So ein Bild? Ich weiß gar nicht, ob wir das haben. Das hatten wir mal. Ich glaube, von dem ganz aktuellen Team haben wir gar nicht ein Gemeinschaftsbild. Schade. Ich vermute, dass wir da nicht mit dienen können. Schade. Wir gucken mal nach dem Alten, ob irgendwas Altes noch da ist. Mhm. Liebe Carmen. Wenn wir das schicken können, dann würde ich mich sehr freuen. Ja, alles Gute und vielen Dank für die Rückmeldung. Mhm, kein Problem. Auf Wiederhören, tschüss. Und danke, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.26 Uhr und ich möchte euch gerne jetzt auf unser Thema hinweisen, auf morgen. Morgen Nacht heißt unser Thema Nacht. Also, ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, für die die Nacht etwas besonders Wichtiges ist. Also, arbeitet ihr nachts? Wenn ja, was arbeitet ihr nachts? Macht ihr nachts vielleicht ausgefallene Sachen? Oder habt ihr nachts ein zweites Leben? Was ist in den Nachtstunden schon in eurem Leben vielleicht Furchtbares passiert? Wenn ihr daran denkt, dann geht direkt der Gedanke in Richtung tiefe Nacht. Oder vielleicht ist in der Nacht auch was ganz Tolles in eurem Leben passiert. Also ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor und während der Sendung anrufen. Das Thema morgen heißt Nacht. Und das Thema heißt heute frei und offen und ich bin jetzt verbunden mit Lukas und Lukas ist 24. Guten Morgen, Lukas. Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo, Lukas. Hallöchen. Ja, deswegen rufst du an? Und zwar bin ich Kameramann. Mhm. Und habe in den letzten Jahren Kriegsgebiete bereist und habe dort sehr viel mitgenommen und sehr viel erlebt und habe teilweise, trage ich das immer noch mit mir rum und Kameramann, fotografierst du oder machst du Filme? Nee, ich mache Filme, Dokumentarfilme ganz viel. Für wen arbeitest du? Ich arbeite frei, das heißt, es kommen Produzenten, Sender, Leute, die was transportieren möchten, was zeigen möchten, kommen zu mir mit einem Konzept, mit einer Idee und Ich begleite sie dann mit der Kamera. Und in den letzten Jahren war das halt Libanon, Kairo, Syrien, Irak. Und habe dort viele Geschichten gehört, also Leute besucht in ihren Privaträumen. Ich höre gerade, Lukas, ja? wir haben Fotos von dir, oder es sind Fotos da. Die weiß jetzt sehe ich einen jungen Mann. Bist du das? Ja, das bin ich. Das bist du. Im Irak, erst vor kurzem war das. Genau. Bei der Aufzählung gerade, das sind ja nun wirklich die schwierigsten und gefährlichsten Gebiete, Kriegsgebiete der Welt, die du gerade genannt hast. Ja. Afghanistan fehlt noch, aber da war ich noch nicht. Aber im Prinzip, ja. Wie nah bist du an dem kriegerischen Geschehen dran? Ich gehe mal von meiner, krassesten Story aus. Oder von meinen nächsten Erlebnissen. Das war, kannst du dich genau sagen, mein vorletzter Besuch im Libanon. Das grenzt ja direkt im Prinzip an Syrien. Da ist ein Gebirge dazwischen, die Beka-Ebene, wo wir dann halt auch jemand besucht haben, die auch ziemlich in so eine Familie sehr unter dem Krieg gelitten haben. Und der nächste Weg ist halt von Syrien dann Libanon. Und man flüchtet als Familie dann natürlich ins nächstgelegene Dorf, in dieses nächstgelegene Bergdorf, in die Beka-Ebene. Ja, und da. Jetzt habe ich nicht verstanden. Man flüchtet mit der Familie in das nächste Dorf, oder was hast du gesagt? Ja, genau. Man guckt natürlich, dass man so schnell wie möglich da wegkommt. Damaskus ist komplett zerstört. Also das ist der absolute Albtraum. Sowas habe ich noch nie. Also das ist in Worten nicht zu beschreiben. Wie nah warst du am Kriegsgeschehen dran? Direkt am Kriegsgeschehen war ich zum Glück nicht dran. Ja. Mhm. Also das möchte man auch nicht. Aber ich hab gesehen, ich habe die Auswirkungen gesehen. Ja. Das heißt, ich war in Damaskus für eine kurze Zeit. Wobei Damaskus an sich ist ja noch relativ in Ordnung. Nee. Gestern noch in der Zeitung gesehen, dass Kern der Stadt noch relativ gut dasteht. Ja, das geht, ja. Es kommt drauf an. Also das, was ich gesehen habe von Damaskus, ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß nicht genau, in welchem Teil ich von Damaskus war, weil ich auch nur allein mit jemandem, mit einem Einheimischen dort hingefahren bin und durch mein Äußeres falle ich da halt nicht auf und habe da meine Bilder gemacht und bin auch sehr schnell wieder abgehauen, weil es doch sehr, macht man normalerweise nicht. Wir sind da auch immer sehr, wir sind da nicht als Kamerateam hingegangen, sondern als Touristen. In Aleppo warst du nicht? Nee. Das heißt so, dass das Kriegsgeschehen vor deiner Nase quasi stattfindet, wie man es manchmal im Fernsehen so sieht, das hast du nicht erlebt. Nee, zum Glück nicht. Nee, es gab die Möglichkeiten, es wird einem immer direkt angeboten, auch im Nachhinein. Es gibt Leute, die daran Interesse haben, wenn jemand da ist, der sowas macht. Ich wollte gerade sagen, stehen die Berichterstatter und auch die Kameraleute unter großem Konkurrenzdruck. Das heißt, derjenige, der die heißesten Bilder hat von den Kriegsvorkommnissen, kriegt am besten dann auch seine Bilder los. Oder wie ist das? Genau, ja, so ist das natürlich, klar. Aber ich habe mir dann wirklich gesagt, auch durch mein Alter, also ich war damals gerade so 21, 22, erstmal 21. Und ja, musste nicht unbedingt sein. Meine Familie war auch nicht sehr glücklich drüber natürlich, die das auch teilweise nicht wussten. Also ich habe gesagt, ich gehe zwar darüber, aber was da genau passiert, habe ich natürlich nicht rausgelassen. Auch wenn du nicht im direkten Zentrum des Geschehens bist, so bist du doch in sehr gefährlichen Gegenden. Das heißt, du spielst schon mit deinem Leben. Warum machst du das? Ja, absolut. Als Journalist hat man so eine gewisse, wie soll man sagen, das ist mein Beitrag, um heutzutage der Situation ein Gesicht zu geben, fast schon zu sagen, ja. Um dann das ist so mein Beitrag dafür, um. Oder ist es auch persönliche Abenteuerlust, dass es so einen Kick gibt? Ja, definitiv auch. Also als wenn man da einmal gewesen war, dann hat man immer, also ich hab Kollegen, die machen nichts mehr anderes so. Ja, die, gut, die machen das bis 40 und dann sind die durch, also komplett. Und mir hat das ja schon gereicht. Ich habe das ja jetzt noch zu verarbeiten. Also das sind, man redet von wirklich von einem Trauma, was man da. Was, ich weiß nicht, ob du auch in einer solchen Situation warst. Ich frag's mal so ganz allgemein. Was ist das für ein Gefühl, wenn man jemanden filmt oder wo die Beine und die Hände fehlen, ja? Zum Beispiel. Und der dann erzählt. Oder wo das vielleicht gerade passiert ist durch einen Bombeneinschlag oder dergleichen. Was ist das für ein Gefühl? Und man hält die Kamera drauf. Ja, das ist ziemlich krank. Also sozusagen, weil man wirklich, man muss abschalten. Man muss komplett. Da stellt sich man mit nach Hause. Und dann stellt man erstmal fest, wie pervers das eigentlich alles ist. Also auch was wir da machen. Es stellt sich auch die ethische Frage. Wo ist es noch Dokumentation kriegerischen Geschehens? Und wo fängt die Effekthascherei an, wo man sich an dem Leid anderer Menschen letztendlich irgendwie ergötzt oder zumindest Geld daraus schlägt? Ne? Wo ist die Grenze? Ja, das ist immer die große Frage. Das ist immer so, meine Art, Bilder zu schießen in solchen Ländern, ist einfach, ich gehe zu den Leuten hin und halt nicht sofort drauf, weil das ist so, also auch durch meine Art, ich bin da eher so ein Typ, der erstmal ein bisschen antastet, ein bisschen fühlt, ja, wie ist der drauf? Und und dann guckt man, was passiert. Also es gibt Leute, die gibt ganz andere Journalisten. Das glaube ich, hat man nicht irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, dass man nicht direkt hilft? Oh ja. Ja, ganz, ganz, ganz, ganz schlimm. Also es wird dich, allein wenn du da mit deinem gepanzerten Auto da irgendwie durchfährst, das war jetzt im Irak ganz, ganz skurril, wo auch eine sehr kritische Situation dann auch war, weil ein Auto kaputt gegangen ist und dann fangen die da an, also das ist schon, man kann nichts machen. Man geht heim. Ich bin immer alleine heim, also mein Produzent kam aus der anderen Richtung und ich kam aus der Richtung und musste dann natürlich immer alleine nach Hause und da überlegt man sich dann schon, was machst du da eigentlich und du kannst nichts machen, das Einzige, was du machen kannst, den Leuten davon zu erzählen, Bilder zu. Wenn man es überspitzt sagt, du lebst vom Krieg. Ja. Wobei ich will das nicht, mir ist durchaus bewusst, dass man einen Bericht erstatten muss, aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo genau die Grenze zu ziehen ist. Von den Ländern, die du gerade genannt hattest, wo war das für dich Eindringlichste, was passiert ist? Und was war das? Ja, wie gesagt, es gab eine Situation, es gab einen direkten Beschuss. Die Situation gab's. Wo kann ich jetzt, darf ich aus gewissen Gründen nicht sagen, weil da gibt's Bestimmungen dazu, weil der Auftrag auch von, Aber was mir immer extrem nahegegangen ist, wir haben uns ja auch mit den Familien unterhalten. Bei dem Dokumentarfilm ging es darum, die Leute zu fragen oder zu ermitteln, was sind denn ihre Wünsche? Wie stellen sie sich ihre Zukunft vor? Und gibt es vielleicht in Zukunft wirklich die Möglichkeit, zurück ins Land zu kommen, da sogar Aufbauhilfe zu leisten? Und aber das muss man sagen, das war vor 3 Jahren. Das hast du die Leute gefragt, oder was meinst du jetzt? Das war schon damals. Ja. Und da war noch nicht die große Flucht angesagt. Da gab es gerade so die Nachricht, Deutschland nimmt jetzt ein Kontingent auf. Und wir haben natürlich auch probiert, Leute rüberzuholen. Das war genau, das muss man auch noch dazu sagen. Wir haben probiert, durch direkte Verbindungen mit dem Ministerium da Verbindung zu knüpfen. Auf legalem Wege. Ja, ja, ganz legal. Wir haben das ganz offiziell über den Bank gemacht. Das ist uns gelungen, ja. Mhm. Ziemlich erfolgreich sogar. Mit meinem Kollege, der da auch ein Projekt hat, also ein Haus mit 75 Flüchtlingen, was er jetzt immer noch, inzwischen sind sogar mehr, also über so 100 sogar. Mhm. Und die wird da halt auch nicht nur... Aber das liegt ja schon eine Weile zurück, was du jetzt gerade erzählst. Das liegt jetzt alles schon eine Weile zurück, genau. Ja. Du bist jetzt in Deutschland? Ja, jetzt bin ich in Deutschland. Genau. Und wann kommt der nächste Einsatz? Tatsächlich ist mein nächster Einsatz im Regenwald, ja, in Brasilien, wo ich Naturvölker begleiten werde. Genau, da geht es dann um ganz andere Geschichten. Genau, und das ist ein bisschen harmloser. Da kannst du dir nur Malaria holen oder Gelbfieber oder so etwas. Aber es gewissermaßen gibt es da auch so einen Krieg zwischen großen Firmen und Wasser. Ja, und genau, das ist auch natürlich großes Thema, dass wir dort auch drehen werden. Ja. Gut, Lukas, vielen Dank für deinen Anruf und dann wünsche ich eine gute Reise, eine erfolgreiche Reise und komm gesund wieder. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Dann eine schöne Nacht noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Und weiter geht's mit Veit. Veit ist 20. Guten Morgen, Veit. Hi. Hi, Veit. Deswegen rufst du an. Also Veit Alex hat die Redaktion wahrscheinlich nicht ganz richtig aufgeschrieben. Veit Alex? Ja. Ein Doppelname? Jo. Ja, beziehungsweise Künstlername. Ein Künstlername? Warum Künstlername? Ja, ich bin Androgyn-Model. Also das Wort Androgyn sagt bisher nur wenigen Menschen was. Ja, erklär's mal. Androgyn bedeutet eigentlich, dass du mich identifizieren kannst, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es einfach die gesamte Spannbreite zwischen Mann und Frau. Ist ein großer Trend, ne? Glaube ich. Ja, Trend schon. Wobei ich nehme von dem Wort Trend eigentlich gerne Abstand, weil ich finde, Trend kann schnell vorbei sein. Mhm. Und Moment, jetzt bist du Model, ein Androgyn-Model bist du. Ja, richtig. Jetzt frage ich mal meine Regie, ob wir... Ja, wunderbar, ich höre gerade schon, wir haben ein Foto, perfekt, jetzt wollen wir dich auch mal sehen. Ja, das ist ja wirklich, das muss ich erstmal den Radio-Zuhörern beschreiben. Ich sehe einen jungen Menschen. Ja, mich. Ja, genau. Ich würde jetzt im ersten Moment sagen, es ist eine Frau. Aber man ist sich nicht ganz sicher. Also für mich hat das Bild eher etwas Feminines als etwas Maskulines. Ja, das ist genau dieser Effekt, den ich schaffen möchte. Mhm. Du schaust sozusagen es dir jetzt an und morgen denkst du, warte mal, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass es ein Mann ist, wobei es eigentlich aussieht wie eine Frau. Für wen arbeitest du als Model? Das war jetzt zum Beispiel für den Designer Mike Dombowski, der hat mich sozusagen entdeckt und hat mir über Facebook geschrieben, ja, oh, hast du nicht mal Lust für mich zu modeln, für ein Shooting und so? Ich habe davon keine Ahnung. Ja. Ich habe noch nie vor der Kamera so in dem Sinne gestanden. Ach so, du bist relativ Anfänger in dem... Ja, das ist jetzt schon 2 Jahre her. Mhm. Aber da war es so, er hat halt mich angefragt. Ich saß dann beim der Visagistin fürs Shooting, weil ich dann zugesagt hatte. Und dann sagt sie, ja, welche Farbe soll der Lidschatten haben? Hatte da was gesagt? Ich dachte, Lidschatten. Ich bin noch ein Mann, das macht man doch beim Mann nicht. Genau, müssen wir noch dazu sagen, entschuldige, auf dem Foto bist du natürlich auch geschminkt, ne? Ja. Ja. Zwar also, dezent, was halt für das Androgyne eben steht, dass es halt nicht dieses Drag Queen-mäßige, ich sag mal, Olivia Jones ist ein perfektes Beispiel mit Glitzer und Pink und allem drum und dran, das bin ich nicht. Mir ist halt wichtig, dass ich auch so natürlich bleibe, wie ich eigentlich an sich bin. Dann hat man dir gesagt, okay, Lidschatten muss ein bisschen gemacht werden, Lippen auch sicher etwas, oder? Ja, halt komplett ein weibliches Make-up. Mhm. Auch die Haare ja gelockt und so. Und dann ging's los. Ich habe mich dann darauf eingelassen und das ist eines der ersten Bilder, die entstanden sind. Mhm. Und auf der Zug, also im Zug zurück, habe ich die ersten Bilder geschickt bekommen und dachte so, er hört sich jetzt selbstverliebt an, aber das könnte halt in echt irgendwie einer Zeitschrift irgendwo so drin sein. Ja. Und dachte, darauf könnte ich vielleicht mehr machen. Und hast du mehr daraus gemacht? Ja, ich habe dann in Facebook-Gruppen gepostet, also es gibt extra für Models, Fotografen, Visagisten und so Gruppen. Und es kam direkt Anstürme. An einem Tag 30, 40 Fotografen haben gesagt, ja, ich möchte mit dir arbeiten. Allerdings war da der Punkt, sie wollten alle nicht zahlen. Sie wollten mich sozusagen fotografieren. So geht das immer am Anfang. Ja. Und ich habe sozusagen als Praktikas angesehen. Im normalen Job machst du Praktikas, da steckst du Geld rein. Klar, ja, klar. Und viele sagen, ja, du verkaufst deinen Körper doch aber und nimmst nichts dafür und so. Ja, und irgendwann wollte ich auch nicht mehr Zugfahrt und alles bezahlen. Steckt auch noch im Abi dann drin. Und habe dann entschieden, komm, jetzt versuchst du damit Geld zu verdienen. Ja, und es hat geklappt, indem ich mich bei Agenturen beworben habe mit den Bildern. Es kam aber auch verdammt viele Absagen, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht die rosa-rote Welt immer. Und ja, dann war es... Ist es denn heute so, dass du heute schon ganz gut Kohle damit verdienst? Seit September letzten Jahres lebe ich davon. Super, super. Und ja, es hört sich immer alles super an, aber es steckt einfach verdammt viel mehr dahinter als einfach nur ein Bild oder Fein, die Alex. Zwei Sekunden, die du beim Laufsteg läufst. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass da viel Arbeit und viel, also viel Action dahinter steckt und viel Anstrengung, das ist mir schon klar. Ja, viel Reisen natürlich. Viel Reisen, ganz genau, aber es ist dennoch ja ein toller Erfolg, dass du quasi durch deine eigene Initiative das so hinbekommen hast und dass es jetzt funktioniert. Ja, es war immer ein Stück weit ein Traum irgendwie. Also ich wurde immer gefragt, was möchtest du nach der Schule eigentlich machen? Und ich habe immer so gesagt, ja, irgendwas mit Kunst. So, jetzt bist du ja in der Richtung, bist ja drin. Ja, absolut. Ich wusste nie genau, was es ist und das ist halt jetzt eigentlich... Aber so es sind immer Fotos. Oder machst du auch bei Modenschauen irgendwas? Ja, ich laufe sogar eigentlich noch lieber bei Modenschauen mit. Zum Beispiel jetzt die Fashion Week war ja im Januar, wo ich dann freitags morgens angekommen bin, direkt zu den ersten Castings. Dann hast du 10, 12 Castings an einem Tag. Hängst mit der Bahn von einem zum anderen, damit du nicht zu spät kommst. Und was bei Germany's Next Topmodel, sag ich mal, gezeigt wird, ist immer so eine Sache. Und natürlich habe ich viele Mädels auch da kennengelernt und so. Stichwort, also wenn man dich so auf der Straße sehen würde, würde man vielleicht im ersten Moment erstmal überlegen, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Dann Nein, da denkst du absolut, ich bin Mann, weil ich bin auch noch hetero, ich bin hier schwul, ich ziehe mich nicht irgendwie übertrieben gekitscht an oder so. Verschreckt das denn die Mädels, wenn du doch eher dann feminin aussiehst und du bist heterosexuell? Schon, absolut eigentlich. Und die Schwulen zieht's wahrscheinlich an und die sind ganz erstaunt, wenn du dann sagst, nee, Jungs, ich stehe nicht auf euch. Ja, habe ich durchaus schon öfter mitbekommen. Ich habe auch gerade, also ich habe mein Handy vor mir liegen, ich habe ein Headset drin. Ich habe schon gerade gesehen auf meiner Seite auf Facebook, oder seit Alex kommen halt direkt schon Nachrichten gerade. Ich weiß nicht, ob die Männer schwul sind, aber es sind deutlich viele Männer dabei. Ja. Zu Frauen. Aber es kommen halt total viele Nachrichten auch und so. Auch generell außerhalb von jetzt natürlich. Und es ist so, es kommt immer, ja, Respekt, toll, du siehst wunderschön aus, klasse. Aber es kommt nie die Richtige, die schreibt, du, ich finde dich attraktiv als Mann, ich möchte mit dir, ich möchte dich kennenlernen oder so. Die Frage ist ja, Veit, Alex, das ist ja, was wir gerade gesehen haben und was ich beschrieben habe, ist ja dein Job. Bist du privat, wenn du abends irgendwie in die Bar gehst oder so, siehst du da auch so aus? Nein, also natürlich in Berlin, wenn ich von irgendeinem Job komme oder ein Event habe, da komme ich als Frau hin, weil so stehe ich nun mal ein Stück weit im öffentlichen Leben. Aber es ist nicht, dass ich privat so, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder sonst was, als Frau komme. Sondern ich bleibe immer ich selbst als Mann, auch wenn ich als Frau unterwegs bin sozusagen. Meine Persönlichkeit ändere ich nicht. Ich habe keine andere Rolle oder so. Wobei so richtig als Frau bist du ja nicht unterwegs. Du bist feminin unterwegs, würde ich sagen. Ja, da ist halt eben diese Gratwanderung, die du halt von Mann bis Frau hast. Wenn Events sind oder so, trage ich halt High Heels und sehe eigentlich wirklich aus wie eine Frau. Ach so, also, ach so, die, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, du würdest bei Events oder wenn du eine Modenschau hast, als Typ dich präsentieren mit einem femininen Gesichtsoutfit. Das ist nicht so. Nein. Ah. Also ich trage auch dann Kleider. Du bist dann so alles. Ein bisschen Conchita Wurst-mäßig drauf. Ohne Bart. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Würde ich sogar noch mich identifizieren können, ist auch ein großes Vorbild, weil halt Conchita dieses natürliche, elegante und schlichte verkörpert und nicht mit großen Bum-Bum und klar, sie trägt eine Perücke und so, weil sie nur mal diese Kunstfigur widerspiegelt. Nur ist Conchita ja schwul. Ja. In meinem Klischee-Denken klappt das dann eher, sich so zu präsentieren. Ich tue mich ein bisschen schwer, mir vorzustellen, du bist ein knochentrockener Hetero. Und hast du Spaß an dieser Verkleidung als Frau und dich so feminin zu geben? Wie schaffst du das? Das weiß ich selbst nicht. Das Wort Verkleiden, davon nehme ich immer sehr gerne Abstand. Weil ich finde einfach, wenn du unterschiedliche Kleidung trägst, ob ich jetzt eine männlich geschnittene Jeans trage und eine weiblich geschnittene Jeans. Mhm. Die sitzt halt an meinem dünnen Bein, sag ich mal, die ich von der Natur aus habe. Zwar ein bisschen eleganter und weiblicher, aber eine Frau zum Beispiel, die trägt eine Boyfriend-Jeans. Mhm. Also eine lockere, weitergeschnittene von ihrem Mann oder Freund. Und da sagt man nicht, ja, aber du trägst eine Männerhose. Mhm. Stimmt, ja. Beim Mann, wenn der eine eng geschnittene Jeans trägt, heißt direkt, ja, ist schwul oder sonst was. Ja, ja. Also diese Idee des Androgynen, die ist ja schon relativ alt. Ich erinnere mich daran, dass David Bowie in den, weiß ich nicht, 70er, Mitte der 80er Jahre in Berlin sich so inszeniert hat. Aber man erkannte ihn immer dennoch als Mann. Ja. Nicht als männlich Mann, aber irgendwie war es doch auch noch männlich. Das ist bei dir jetzt schon ein Schritt weiter. Ja, da ist halt, wir haben natürlich jetzt nur das eine Bild gerade gesehen, aber es gibt natürlich auch viele Bilder, wo ich männlicher und so aussehe. Mhm. Aber natürlich ist dieses extremst weibliche mehr gefragt. Weil da ist halt dieser Effekt noch größer. Und wo du jetzt sagst, David Bowie, da war es so, in Berlin bin ich für das Label Riani gelaufen. Mhm. Also ist wirklich eines der größten Labels, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und ich habe das David Bowie Make-up, diesen normalen, klassischen Blitz bekommen, der, sag ich mal, für David Bowie ja steht. Mhm. Und wusste das selbst nicht bis zur Show, habe auch schon vorher gesagt, ich gehe an Karneval als David Bowie, weil er einfach eine große Ehre für mich ist und ich gerne an ihn erinnern wollte. Mhm. Und ja, dann dachte ich, ja, aber ich kann das gar nicht tragen, das ist mein Karnevalskostüm. Ja, das war aber das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin dann damit durch das Zelt am Brandenburger Tor gelaufen, vor einem Publikum von knapp 1000 Menschen. Ja. Und in dem Moment, als ich damit rausgelaufen bin, kam ein Applaus, was bei einer Modenschau nicht üblich ist. Super. Das für ein Model geklatscht. Ja, Mensch, Falt Alex, dann bist du ja wirklich schon sehr gut im Geschäft, muss man sagen. Sehr erfolgreich. Toll, ja. Gratulation, wirklich. Dankeschön. Und du sollst auch weitergehen, ne? Ich gehe mir davon aus, dass du weiter in dem Business arbeiten möchtest. Ja, absolut. Es ist natürlich die Frage, wie kümmerst du dich um die Rente und solche Sachen? Viele sehen halt nur diese schöne Welt nach außen und alles, gut, aber nicht das ist eine Frage. Ne, gut, klar, diese Frage stellt sich jeder, der in einem künstlerischen Beruf arbeitet. Da muss man halt privat vorsorgen und, ja, und nicht alles Geld verballern, was man verdient. Das ist es. Das musst du auch machen. Ja. Mein Lieber. Ich bin halt nicht so lange jung und schön, ist das Problem. Ja, aber ein paar Jahre schon noch. Da kannst du noch was rausholen. Ja. Mein Lieber, danke, dass du angerufen hast und wir sprechen konnten. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit. Ja, und viel Erfolg weiterhin. Danke, dir auch. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen, auf unser Thema Morgen Nacht. Morgen Nacht heißt das Thema Nacht. Ich möchte mit euch über die Nacht sprechen. Möchte mit Leuten reden, für die Nacht was Besonderes ist, die vielleicht nachts arbeiten, die vielleicht nachts etwas Abgefahrenes machen, vielleicht eine zweite Identität haben. Oder was erinnert ihr, wenn ihr Nacht denkt? Habt ihr in der Nacht mal was sehr Schlimmes erlebt, was Furchtbares, was ihr in Zusammenhang bringt mit der Nacht? Oder habt ihr vielleicht auch in der Nacht etwas Wunderschönes erlebt? Die Nacht hat ja auch etwas sehr Zauberhaftes und ja, was sehr Romantisches. Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch während der Sendung. Hier ist Jochen. Jochen ist 63. Guten Morgen, Jochen. Moin. Ja, guten Morgen, Jochen. Ja. Dein Thema. Ja, ich rufe an, weil ich habe dich zwar gestern Nacht nicht gehört, aber meine Frau hat erzählt, dass du eben gestern jemanden am Telefon hattest, der davor stand, seinen Unterschenkel zu amputieren. Ja, er sich die Frage stellte aufgrund einer sehr schweren Keimerkrankung. Richtig. Mhm. Und er daraufhin sagte, er ist umgeschwenkt auf alternative Medizin. Mhm. Und dann auch das Thema Manuka-Honig zum Vorschein kam. Ja. Meine Frau sagte, du hast da so ein bisschen komisch reagiert, dass du Honig ist gleich Honig. Nein, ich weiß schon um die Besonderheit dieses Honigs. Ich habe nur so gesagt, aufgrund der Schwere der Erkrankung wäre ich persönlich jetzt eher ein bisschen skeptisch, ob das mit Honig zu lösen ist. Aber du wirst wahrscheinlich was anderes uns berichten können, oder? Ja, also ich kam vor einigen Jahren, ich bin selber, ab und zu mal habe ich eine schwere Bronchitis und auch meine Frau kam dazu und das, ja, um sechs Ecken, mein Freund, der hat einen Arbeitskollegen und dessen Schwiegersohn hat in Neuseeland eine Bienenfarm. Ja. Und die produzieren diesen Mandelkorn-Honig. Ja. Deshalb, dadurch kam ich dazu. Meine Frau wurde auch überzeugt. Sie hatte eine schwere Bronchitis. Medikamente haben nicht mehr geholfen. Mhm. Und der Manuka-Honig, den hast du dann eingenommen, 2 Tage, dann ging es besser. Nach 2 Tagen schon? Ja. Aha. Da hast du gesagt, naja, kann ich mal absetzen. Nein, sie musste also noch weitermachen. Und dieser Manuka-Honig hat ihr geholfen statt Antibiotika und Pillen. Mhm. Wie lange hat sie ihn denn gegessen? 1 Woche. Und wie viel? Wenn man es jetzt schwerwiegend hat, dann sollte man 3-mal täglich einen Teelöffel nehmen. Mhm. Danach dann eine halbe Stunde nichts essen, nichts trinken, mhm, sondern den Honig einwirken lassen. Also soweit ich weiß, ist wissenschaftlich sogar bewiesen oder nachgewiesen, dass dieser Honig eine antibiotische Wirkung haben kann oder hat sogar. Er hat eine antiseptische Wirkung. So etwas, ja. Genau, ja. Ich meine, der Honig hat natürlich verschiedene Wirkungsgrade. Mhm. Ich habe den 400er Honig, es gibt noch einen 550er, den kriegt man kaum im Handel, der ist irre teuer, mhm, die Preise sind fürchterlich angezogen. Was kostet denn so ein kleines Töpfchen Honig, so ein kleines Gläschen? Also ich nehme den 400er Honig, habe ihn natürlich sehr preisgünstig bekommen. Also normalerweise kann man rechnen, der 500 Gramm Topf kostet ungefähr um die 70 Euro. Wahnsinn, ja. Der 550er, der eine sehr hohe antiseptische Wirkung hat, wird mittlerweile gehandelt bei 150 Euro. Mhm. Er wurde auch in der Charité getestet. Mhm. Es gibt ja auch gerade alte Leute, die haben ja da offene Beine durch ihren Zucker und so. Mhm. Da wird der 100er Honig, also dieser 100er Wirkungsgrad, mhm, direkt auf die Wunde geschmiert und nach einer gewissen Zeit ist die Wunde zu. Also man zuckt im ersten Moment zusammen, wenn man diesen hohen Preis hört. Andererseits ja, sind sehr viele Medikamente auch sehr, sehr teuer unter Umständen. Und wirken nicht. Ja. Und wirken nicht und haben sogar noch große, schwere Nebenwirkungen, die bei dem Honig, glaube ich, nicht bekannt sind. Ach, überhaupt keine. Gar keine, ja. Also ich glaube, dass da gewisse Erfolge zu erzielen sind. Man muss natürlich vorsichtig sein, dass man da jetzt nicht Illusionen weckt und falsche Hoffnungen. Ja. Also ich habe, auch weil ich am eigenen Leibe erfahren habe, vor 2 Jahren auf der Kur, mhm, und habe eine alte Dame kennengelernt, die also auch sehr schwer Bronchitis hatte und weiß ich noch wie viele Krankheiten. Und der habe ich dann immer diesen Honig preisgünstig besorgen können. Mhm. Die hat ihn dann genommen und hat auch noch Rheuma. Mhm. Und dann sagte ihr Arzt nach einer Weile, die wohnt in Herne, mhm, ihr Rheuma-Werte sind, sie hatte einen Wert von 400. Ich weiß nicht, was das jetzt genau bedeutet, aber der Wert ist dann auf 200 zurückgegangen. Mhm. Ja, also der Honig ist, mhm, gut. Weißt du eigentlich, warum man diesen Honig so nicht in Europa oder Deutschland gewinnen oder herstellen kann? Der Honig, also es sind ja die Bienen in Neuseeland. Hat das mit einer bestimmten Blüte zu tun? Ja, der Manuka-Strauch. Verstehe. Ja. Mhm. Wahrscheinlich diese Bienensorte und in Verbindung mit diesem Strauch, mhm, erzeugen, dann wird ein Honig erzeugt, der eine hohe antiseptische Wirkung hat. Da stellt sich auch die Frage, wenn man dann so ein teures Ding kauft, kann man vertrauen, dass wirklich das drin ist, was draufsteht? Also es gibt ja hier zum Beispiel die, normalen Ökoläden und so ist dieser Honig irre teuer. Also, mhm, meine Nichte, die hat mal das da gekauft und die hatte für ein 250 Gramm Töpfchen 50 Euro bezahlt. Mhm. Es gibt eine Seite, sollte man mal aufgehen, neuseelandhaus.de. Mhm. Da kann man den Honig, relativ preisgünstig bekommen. Direkt denn aus Neuseeland? Mhm. Ja. Ja. Die vertreiben den. Mhm. Dieser Honig wird nicht mehr so großzügig verkauft, weil es natürlich nach Rarität. Wollen wir mal nicht zu viel Werbung für diese Seite machen? Das ist ja auch eine kommerzielle Seite. Es gibt sicher auch Möglichkeiten in Deutschland, den zu beziehen und auch, genau, seriös zu beziehen. Ja, auf jeden Fall. Man muss bloß aufpassen, weil gerade in England wurde sehr viel Schindluder damit getrieben. Mhm. Ja, das wäre meine Sorge auch, ja. Genau, richtig. Mhm. Nee, man muss seriös bleiben. Und nimmst du ihn denn nur, wenn du was Akutes hast, oder nimmst du ihn auch quasi vorbeugend zur Stabilisierung des Immunsystems? Auf jeden Fall, sobald ich merke, dass bei mir irgendwas im Anzug ist, nehme ich dann ein paar Tage hintereinander den Honig und dann ist es wieder gut. Ne? Ja. Also es ist ein Wundermittel. Ja. Man muss, es ist eine Alternative zu den Häutchen. Ja, wenn es wirkt, ist es völlig in Ordnung und gut. Und wie gesagt, wenn du erzählst, die Charité hat damit auch schon experimentiert, ist das natürlich auch ein gutes Renommee für das, ist auch nachweisbar, das Produkt. Ja. Lieber Jochen, vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns darüber erzählt hast. Vielen Dank. Ja, alles Gute. Vielleicht könnt ihr auch noch dem jetzigen Kandidaten da mal einen Tipp geben. Ja, vielleicht hat er uns zugehört oder wir melden uns bei ihm nochmal. Wunderbar. Okay, lieber Jochen, mach's gut, ciao. Tschüss. Danke. In der Technik heute Nacht, Uwe van Betterei, und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen möchte ich mit euch über die Nacht reden. Was bedeutet euch die Nacht? Habt ihr in der Nacht schon mal was Schlimmes erlebt, was besonders Schönes? Arbeitet ihr nachts? Was arbeitet ihr? Und macht ihr vielleicht in der Nacht irgendwelche ausgefallenen Dinge? Habt ihr eine zweite Identität in der Nacht? Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de, oder morgen vor der Sendung anrufen, während der Sendung. Ein Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, geht's morgen los. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.